Gold und Silber gefunden. In einem weit entfernten Lande traten einst zwei Bauern vor den Richter. Der eine sagte: »Ich habe von meinem Nachbarn hier ein Grundstück gekauft. Als ich es umgrub, fand ich einen Schatz darin. Den kann ich mit gutem Gewissen nicht behalten, denn ich habe nur den Boden gekauft und habe an den Schatz kein Recht.« Der andere sagte: »Ich kann das Gold und Silber mit gutem Gewissen ebenso wenig annehmen. Ich habe das Gold nicht vergraben, und so gehört es mir auch nicht. Überdies habe ich dem Nachbar den Boden mit allem, was darin ist, verkauft und mir nichts vorbehalten.« Beide sagten: »Entscheide du, weiser Richter, wem der Schatz gehöre.« Der Richter sprach: »Ich habe gehört, der Sohn des einen und die Tochter des andern wollen einander heiraten. Gebet den zwei Kindern den Schatz als Heiratsgut.« Die ehrlichen Männer versprachen es und gingen erfreut nach Hause. Ein fremder Mann, der dabei stand, war höchst erstaunt über diesen Ausgang der Sache und sagte: »In meinem Lande wäre die Sache ganz anders gegangen. Der Käufer hätte nicht daran gedacht, dem Verkäufer nur einen Heller zu geben und hätte den Schatz verheimlicht. Wäre ihm aber Letzteres nicht gelungen, so hätte der andere geklagt und den Schatz für sich gefordert. Der Prozess aber, der daraus entstanden wäre, hätte vielleicht mehr gekostet als der ganze Schatzbetrug.« Der Richter verwunderte sich und sprach: »Scheint in deinem Lande die Sonne auch?« »Oh ja.« »Regnet es auch?« »Freilich.« »Das ist sonderbar. Und gibt es auch Kühe und Schafe?« »Sehr viele.« »Nun wohl«, rief der Richter, »so wird Gott um dieser unschuldigen Tiere willen in jenem Lande regnen und die Sonne scheinen lassen, denn ihr verdient es wahrhaftig nicht.« »Im Land, wo Treu und Glauben fliehen, kann weder Glück noch Segen blühen.«